Laut Meldungen des südkoreanischen Senders CBS wollen die Gewerkschaften Südkoreas gegen die Behörden klagen. Der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und der Generalverband der Gewerkschaften, Dachorganisationen der südkoreanischen Gewerkschaftler, beriefen am 23. Mai vor dem Regierungsgebäude in Seoul eine Pressekonferenz ein und bestanden darauf, dass die von der Regierung forcierten zwei Richtlinien, und zwar über die allgemeine Entlassung und über die Änderung der Regelung über die Einstellung der internationalen Arbeitsnorm, widersprechen. Die Gewerkschaftler warnten die Regierung mit einer Klage bei der Internationalen Arbeitsorganisation.